sah sie heute Nacht. Vergesst sie nie, ihr kleines Gesicht. Und ich weiß, wenn ich nicht sofort gehe, dann tut mein Herz mir weh. Tausend Nadelstiche, Needles am Pinsel. Doch alle meine Schmerzen sind vor sie nur Scherze. Hey, ich hab geglaubt, sie hat vertraut, doch sie ist nicht treu. Ich sehe sein, lasse sie allein. Einmal kommt der Tag, wenn sie denn einen magst, dann wird sie selber sehen und um seiner Liebe flehen. Er wird sie nicht verstehen. Doch dann hat sie die Träume nur von Needles and Pins. Ahelle, ahelle. Doch jede Nacht seh ich ihr Bild vor mir. Doch ich möcht sie nicht mehr sehen. Doch ich sah sie heut Nacht. Vergess sie nie, ihr kleines Gesicht. Und ich weiß, wenn ich nicht sofort gehe, dann tut mein Herz mir weh. Tausende Stiche, Needles am Pinsel. Doch alle meine Schmerzen sind vor sie nur Scherze. Oh, Needles am Pinsel. Needles am Pinsel.